Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Dongil News veranstalteten am 29. März in Seoul das Sonderkomitee für die Verhaftung der Großunternehmer, das der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung unterstellt ist, und weitere Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen, darunter die Nationale Aktion gegen die Stationierung von Saad und der Verein 16. April, eine politische Kundgebung, deren Ziel es war, die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems Saad zu verhindern, die Wahrheit über die Katastrophe des Schiffes Sewol zu klären und durch die Beseitigung aller Übel der Regierung eine neue Gesellschaft aufzubauen. Auf dem Meeting wurde eine politische Erklärung verlesen. Darin wurde betont, dass man am 1. April auf dem Gwanghwamun-Platz die Massenkundgebung zum Tag gegen Saad und für die Klärung der Wahrheit über die Schiffskatastrophe Sewol und für Abschaffung aller Übelstände organisieren und dadurch den Willen des Volkes dazu zeigen werde, alle korrupten Hinterlassenschaften von Park Geun-hye wie den Ministerpräsidenten Fang Kyo-an, die die Volksmeinung ablehnen, auszuschalten und eine neue Bürgergesellschaft aufzubauen.